Es war einmal eine Stadt, die nannte sich Babel. Die schönste Stadt der Welt. Eine Weltstadt. Mitten im Herzen eines Weltreichs. Babylonien wurde es genannt. Und sein König Nebukadnezar träumte nichts. Nur immer Babylon. Babylon war umgeben von Wüste. Babylonischer Wüste mit Eulen, Schakalen, Straußen. Und weil er als Kind am Ufer des Euphrat entdeckte, dass man Schlamm und Sand zu Backstein brennen konnte und da es in der Wüste nichts mehr gab als Schlamm und Sand und Sonne, ließ Nebukadnezar als König riesige Öfen errichten für die Fertigung von feuerrotem Backstein. Er hatte eine Stadt aus Sand gebaut. Und wäre Baumeister geworden, wäre er nicht König und Krieg die bittere Notwendigkeit, sein Reich zu schützen. Greift an. Er schlug Arabien, Persien, Ägypten. Fallt ein. Und eines Tages fiel er in die schöne Stadt Jerusalem ein und verlangte die Herausgabe der Tempelschätze. Du bist besiegt und dein Reichtum, Liebe, gib mir deine Schätze. Joachim, König von Jerusalem, liebte Reichtum auch, mehr als seine Söhne. Er bot einen Handel an. Söhne statt Schätze. Nebukadnezar sollte Joachims Söhne mit nach Babel nehmen. Ich will nicht nach Babel. Ich bleibe in Jerusalem. Fast war das Geschäft gemacht und Joachim, glücklich über die gelungene List, wollte schon zum Abschied winken. Da sagte Nebukadnezar: König Joachim, an deinem Hof, hört man, lebt ein Waisenkind, Daniel, Sohn deiner verstorbenen Schwester und eines einfachen Soldaten, der in der Schlacht fiel. Er soll das klügste Kind Jerusalems sein. Soll ich nicht Schätze statt der Söhne nehmen? Gib mir Daniel. Nicht Daniel, jammerte Joachim. Er liebte seinen Neffen ebenso wenig wie die eigenen Kinder. Aber Daniel war das Beste. Während seine Söhne bestenfalls Ball spielten oder mit der Steinschleuder, konnte Daniel schon rechnen, schreiben, lesen. Er verstand Sumerisch, Akkadisch, Assyrisch. Er wusste, dass Palmyra die Hauptstadt von Assyrien war. Und er wusste alles über Babel. Er kannte die babylonische Truppe, den babylonischen Turm, die backsteinrote Stadtmauer. Er wusste, dass am Ishtar-Tor zwei schwarze Hunde warten, Bell und Beiß. Und dass Nebukadnezar, der schreckliche Eroberer, mehr als den Krieg, die Weisheit und die Wissenschaften liebte. Doch, Daniel. Oder die Schätze. Daniel, was ist denn, Daniel? Unser Vater hat uns verkauft. Ach, sei nicht traurig, Asaja. Verkauft nach Babel. Für Daniel ein Abenteuer, wie es im Buche steht. Seit die Mutter vor Kummer über den Tod des Vaters starb, träumte er von Helden, Eroberern, fernen Wüstenstädten. Auf nach Babylon. Er hatte alles über das geheimnisvolle Reich gelesen und wünschte nichts so sehr, wie einmal Held zu werden. In einem dicken Buch über Babel. Warum heulst du nicht? Weil ich weder Vater noch Mutter habe und der König mich nicht liebt. Darf ich Bücher mitnehmen? Bücher? Nein. Bücher? Seltsam, dachte Nebukadnezar. Sein eigener Sohn Belsazar besuchte nicht mal die Schule. Er weigerte sich. Daniel und die Königin von Zaubabel. Ein Kinderhörspiel von Simone Schneider. Aufstehen, ihr Schlafmützen. Eilig, die Betten gemacht. Was ist das für ein Krach? Das Schulorchester von Babylon übte die Hymne. Ach ja, Tempel des Lernens. Wie sind wir hier hingekommen? Mit 500 Pferden und 200 Kamelen und 150 Eseln sind wir 3 Tage durch die babylonische Wüste geritten. Kugelblitze fegten über unsere Köpfe, scharfe Winde wirbelten Sand auf. Ja, dass die Kamele ihre Nasenlöcher schlossen und bis Babel nicht mehr öffneten. Ach ja. Großes, geheimnisvolles Babel. Lieber hätte ich dich anders kennengelernt. Autsch! Die Decken sind zu niedrig. Das Fenster ist vergittert, wie im Gefängnis. Dachte, wir sollen hier erzogen werden. Werden wir wohl auch. Im Gefängnis? Feine Sitten. Stand das auch in deinem Buch? Nein. Im Innenhof übten 200 Schüler auf kleinen Teppichen die Hymne. Söhne statt Schätze. Der Handel schien verbreitet. Königssöhne aller Herren Länder, die Nebukadnezar je eroberte. Lehrer Aspinaz hob den Taktstock. Willkommen im Tempel des Lernens, Zentrum der modernen Wissenschaften. Ihr lernt sumerische Geschichte, akkadische, assyrische und babylonische. Dazu babylonisch, rechnen, schreiben, lesen, 6 Doppelstunden täglich. Unterricht von morgens bis Mitternacht. Nach 3 Jahren werdet ihr in den Dienst des babylonischen Königs treten. Setzen. Wohin? Da? Auf dem Boden? Kleine Teppiche lagen für sie bereit. Für die neuen Trommeln, bitte. Von 7 bis 9 wird Hymne geübt. Babylonische Musik. Was soll ich tun? Trommeln. Die Trommeln lauter, bitte. Und jetzt die Fanfare. Mein lieber Kobi. Lehrer Aspinas? Königssohn aus Indien. Was ist das für ein Instrument? Eine Fanfare. Und warum bläst du sie wie einen Elefant? Vielleicht, weil ich aus Indien komme. 3 Jahre hast du wie verdorrtes Korn in meinem Unterricht verbracht und du bist der schlechteste Schüler geblieben. Du lernst nicht. Doch, ich lerne. Sag die babylonischen Gesetze auf. 6 Taten werden in Babel mit dem Tode bestraft. Anschlag auf den König, Feuerofen. Brandstiftung, Feuerofen. Stürzt ein Haus ein, wird der Baumeister erschlagen. 4. Verleumdung, Löwengrube. 5. Auf Zauberei steht Löwengrube. Und 6. Nicht lernen. Feuerofen. Wachen, werft ihn in den Feuerofen. Nicht in den Feuerofen! Nein! Im wunderbaren Babel herrschten grausame Gesetze. Alles und jedes wurde mit dem Tode bestraft. Man achtete das Leben nicht. In den Feuerofen? Weil er nicht lernt? Nicht der erste Schüler dieses Jahr. Feine Sitten. Stand das auch in deinem Buch? Nein. Lehrer Aspinas? Der Neue, bitte. Vielleicht spielt Kobi schlecht Fanfare, weil es nicht sein Instrument ist. Nicht sein Instrument? Dem Lehrer widersprechen. Du bist mutig, Kleiner. Ja, manche spielen besser Trompete als Flöte. Oder sie sind schlechte Trommler, aber ausgezeichnete Hafenspieler. Oder Leier. In Jerusalem haben wir gelernt, Musik ist ein Ausdruck der Seele. Jedes Herz hat seinen eigenen Schlag. Verzeihung! Nicht in Babel. Hier schlagen alle Herzen gleich. Feuerofen. Nein! Nein! Da sprang das Tor zur Prachtstraße auf und... Der König hat schlecht geschlafen. Er ging mit Problemen ins Bett. Er braucht einen Rat. Der Rat der Weisen ist ratlos. Nun sucht der König einen Berater für den Rat der Weisen. Prinzessin Amytis. Die Prinzessin aus Ninive. Daniel hatte noch nie eine so schöne Prinzessin gesehen. Zum einen gab es in Jerusalem keine Prinzessin und zum anderen... Eine so schöne Prinzessin. Mit einem Mal wünschte er nicht so sehr, wie einmal Mann einer Prinzessin werden. Wer von euch Schülern traut sich das zu? Ich. Und Kobi, Königssohn aus Indien, nutzte die Gelegenheit. Wo ist Kobi? Entflohen mit Daniel, im Gefolge der Prinzessin. Nur die zwei armen Vettern? Vergiss nicht, dem König die Füße zu küssen. Nein, nein. Ein Kind als Berater des Rates zu weisen? Ein Kind als Berater? Der Rat der Weisen kicherte. Hoher König, du hast schlecht geschlafen? Allerdings. Was hast du geträumt? Das ist es eben. Ich vergaß den Traum und die Bedeutung. Und als ich meinen Rat fragte, nichts. Eine Ansammlung von Nichtsen. Ich beschließe, das Rätsel nicht zu lösen ist ein Anschlag auf den König. Wachen, werf die drei weißen Babels in den Feuerofen. Herr König, der Traum und seine Bedeutung... Das Rätsel löst kein Mensch. Nicht nach den Gesetzen der Logik. Man kann vom einen auf das andere schließen... Aber aus nichts folgt nichts. Eine Rechnung mit zwei Unbekannten. Nichts. Werft sie in den Feuerofen. Und Daniel? Den auch. Und die Schüler, alle. Das Leben von 200 Menschen stand auf dem Spiel. Nun lachte niemand mehr. Rechnung mit zwei Unbekannten. Traut sich das niemand zu? Doch. Ich. Hoher König, gib mir eine Nacht. Abgemacht. Prinzessinnen lieben Helden, hatte er gelesen. 2298... 2299, 2300. Der Turm von Babel, 440 mal 67 Meter Ziegelkonstruktion, 1000 Stockwerke, 3000 Stufen, und dass er niemals fertig wurde, wusste Daniel. Warum, wusste niemand, auch Daniel nicht. Er stieg auf den babylonischen Turm, um den Sternen näher zu sein. 3000. Amethyst, wie bist du hier hochgekommen? Bist du geflogen? Ja, mit Flugsand. Mit Flugsand? Frag nicht. Sie schüttelte etwas Sand aus ihrem schwarzen Haar. Und was machst du hier oben? In Jerusalem ist Sternedeuten Seelenkunde. Wir haben gelernt, Mars steht für Zorn, Sonne für Gerechtigkeit, der Mond für die Laune, Saturn bedeutet Beharrlichkeit in Fleiß oder Faulheit, Jupiter sorgt für Ausgewogenheit, Neptun für Verwirrung und Venus für Liebe. Seelenkunde? Ja, vielleicht kann ich von den Sternen auf die Stimmung deines Königs schließen. Von der Stimmung auf den Traum, vom Traum auf die Bedeutung von dem Traum. Hier hilft nur Hellsehen, das Wissen der Zauberer. Ja, dann schaff einen her. Das ist es eben. Sie sind aus Babel verbannt. Siehst du die 6000 Öllampen? Jede Nacht werden sie auf Babels Mauern angezündet. Abwehrzauber gegen Zauberer. Abwehrzauber? Früher war Babel auch die Stadt der Zauberer. Zaubabel. Und neben Nebukadnezar regierte Azazel, eine magische Spitzenkraft. König und Zauberer regierten zusammen, bis Nebukadnezar den Turm von Babel baute. Er sollte an den Wolken kratzen, Himmel und Erde vereinen. Ja, tut er aber nicht. Er ist nur 400... Eben. Plötzlich, mitten in den Bauarbeiten, sprachen alle Bauarbeiter eine andere Sprache. Sie verstanden sich nicht mehr, konnten nicht mal mehr die Steine weiterreichen. Der Turm von Babel wurde niemals fertig. Der König verdächtigte Azazel, weil er dachte, dass er seine Arbeiter verzaubert hat. Hatte er das? Es gab keine Beweise. Dennoch wurde Azazel aus Babel verbannt und mit ihm alle Zauberer. Nebukadnezar schickte sie in die Wüste. Und wo kriegen wir jetzt einen Zauberer her? Ein Zaubermädchen sagt, man soll noch leben. Lilith, Azazels Tochter, lebt und langweilt sich auf ihrer Oase. Sie könnte uns helfen. Aber wer traut sich schon nachts in die Wüste? Vorbei an Bell und Beiß, den beiden Bluthunden, die das Ishtar-Tor bewachen. Den Eulen, Schakalen und Straußen. Ich? Nichts anderes hatte die Prinzessin erwartet. Um Mitternacht am Ishtar-Tor. Welche Richtung? Grünes Leuchten. Aber beeil dich. Wer vor Hahnschrei noch in der Wüste ist, verliert das Leben. Kommt, meine Süßen, komm. Sein Herz hatte Daniel sowieso schon verloren. Atemlos erreichte Daniel die Oase und traute seinen Augen nicht. Auf der Hecke tanzten zwei Augen, wie Seifenblasen. Nicht die Augen eines Menschen und eine Hand ohne Arm, die keinem Körper gehörte, fuhr aus der Hecke, packte ihn und warf ihn ans Ufer eines meergrünen Sees. Autsch! Auf einem Teppich saß ein Mädchen mit feuerrotem Haar. Stimmt was mit den Augen nicht? Die sind in Ordnung. Zwei grüne Seifenblasen tanzten in Liliths Gesicht. Mal saßen sie auf der Stirn, mal eine auf der Nase, die andere am Ohr. Du erlaubst, dass ich sie rausnehme? Zwei grüne Kreise verschmolzen zu einer Kugel. In der Kugel aber... Was ist das? Eine Statue. 60 mal 20 Meter aus Gold, Silber, Bronzeeisen, Ton des Königs Traum. Und die Bedeutung? Schwer. Sehr schwer. Also, ich glaube... Nein, ich... Sie redeten die ganze Nacht, redeten und redeten, bis... Ja. Oh, du hast recht. Er hat Angst. Er ist eitel. Oh. Gleich kräht der Hahn, ich muss ins Bett. Ja, und ich zurück nach Babel. Am besten du fliegst. Fliegen? Mit Flugsand. Eines von Liliths Zaubermitteln. Nicht vergessen, wo du landen willst. Palast! Palast! Palast! Autsch! Landen musste er noch lernen. Wo bin ich? Vor dem Palast! Beeil dich, der König wartet! Hoher König! Hoher König! Füße, die Füße. Daniel küsst dem König die Füße. Ich weiß, was du geträumt hast. Und? Der Rat spitzte die Ohren. Du sahst eine riesige Statue, 60 mal 20, die machte dir Angst. Ihr Kopf war aus Gold, Brust und Arme aus Silber, der Bauch aus Bronze, Beine aus Eisen, die Füße aber waren aus Ton. Ton. Und? Ja, plötzlich, ohne menschliches Zutun, kam ein Stein geflogen, traf die tönernen Füße und die Statue zerbrach. 60 mal 20 Meter fielen in sich zusammen, zu 1,2 Millionen Tonnen Staub und Sand, den der Wind über die Wüste blies wie Streu vom Dreschplatz. Streu? Vom Dreschplatz? Wir sind tot. Ja, das war der Traum. Schrecklich, was? Und die Bedeutung? Wir sind gespannt. Du hast Angst, dass zu Sand zerfällt... was du aus Sand erbaut hast. Dein wunderbares Babel. Der König sagte nichts. Nein, wir sind tot. Doch dann stand der König auf und küsste Daniel die Füße. Ab sofort bist du vom Unterricht befreit und wirst Berater des Rates der Weisen. Amytis, bring mich ins Bett. Ich bin todmüde. Darf er sich nicht auch was wünschen? Er ist ein Kind. Stimmt. Was wünschst du dir? Die Vettern und ich möchten nicht mehr im Tempel des Lanens wohnen. Jedoch währenddessen irgendwo versammelte sich der gerettete Rat. Die Füße geküsst. geküsst. Vom Unterricht befreit. Gefangene im Gästehaus. Kind als Berater des Rates der Weisen. Rasend schnell erobert dieser Daniel von Jerusalem des Königs Herz. Wir müssen was tun. Wisst ihr, was da blüht? Ein Garten. Das siebte Weltwunder. Hm. Neben den Pyramiden von Gizeh, dem Tempel der Artemis in Ephesos, dem Bild des Zeus von Phidias in Olympia, dem Mausoleum von Hanikanas, dem Koloss von Rhodos, dem Leuchtturm von Phadros. Mach's kurz. Ja, ja, Babels hängende Gärten. Nebukadnezar ließ sie für Amytis bauen, damit sie nicht krank wird vor Heimweh nach Ninive. Mit 16 muss sie ihn heiraten. Hast du was dagegen? Nö. Du hast's gut vom Unterricht befreit. Während wir morgen hier Seid mal ruhig. Die Hymne. Beeilt euch. Beeilung? Warum? Na, weil immer, wenn die Hymne spielt und wo immer sie spielt, sich die Weisen und Edlen Babels versammeln. In der Ebene Uz. Ebene Uz. Aus der Erde blubbert schwarzes Öl. Blaue Gasflammen schlagen in die Luft. Sie müssen vorbei an einem See von dunklem Erdpech. Das stinkt. Fahnen gesäumt mit den Flaggen aller Länder, die Nebukadnezar je eroberte. Die Straße der Händler. Kauft Zelte! Kauft Brote! Tauscht Esel gegen Brote. Gebt mir sofort eine fette gebratene Echse. Bitte, eine fette gebratene Echse. Kobi, unser kleiner Elefant. 4 Tage nichts gegessen, außer Zwiebelsuppe und Schlammziegel. Der Tod könnte nicht schlimmer sein. Ich muss als Bettler leben. Ich, ein Königssohn aus Indien. Stand das auch in deinem Buch? Nein. Schau mal, Hananya. Was ist denn das, Aya? Dort, auf dem Hügel. Eine Steinschleuder. Kommt, kommt, wir müssen weiter. Gib mir sofort eine fette gebratene Echse. Bitte, eine fette gebratene Echse. In der Ebene Uz versammelten sich die Edlen und Weisen Babels. Ein Geklimper von Münzen und Ketten und Gold. Man hörte des Königs Stimme kaum. Edle und Weise Babels. Asaya? Hananya? Er hatte sie verloren. Babels Glanz. Glanz meines goldenen Babels. Wie anders sollte ich ihn beweisen, als durch eine goldene Statue enthüllt die Statue. Tja, unsere tapferen Goldschmiede haben eine Nachtschicht eingelegt. 60 mal 20 Meter reines Gold. Kopf, Brust, Arme, Bauch, Beine, Füße, reines Gold. Von wegen tönerne Füße. Was will uns das Standbild sagen? Richtig, Babels Glanz ist voll und ganz befestigt. Werft euch nieder und nun eine Schweigeminute. Was war das? Ein Stein flog gegen die Statue. Ein Anschlag auf den König. Ausgeübt von wem? Die 2 Jungen aus Jerusalem. Soweit ich weiß, steht darauf Feuerofen. Die Vettern? Das kann nicht sein. Doch dann sah Daniel, auf einem Hügel vor der Ebene Uz standen die 2 Vettern schuldbewusst um eine Steinschleuder. Der Feuerofen soll brennen, 7-mal heißer als sonst. Was sie zu dem Unfug brachte, wusste niemand. Auch nicht Daniel und Amytis. Sicher war nur das eine. Jemand hat ihnen eine Falle gestellt. Und das andere. Wir müssen was tun. Schnell zu Lilith. Aber denk dran, vor dem Hahnschrei. Ja, ja. Na kommt, meine Süße, na kommt. Wie der Blitz schoss Daniel Richtung grünes Leuchten. Atemlos erreichte er die Oase wo ihn die Hand ohne Arm, die keinem Körper gehörte, sanft über die Hecke hob. Autsch! Lilith setzte eben ihre Augen ein. Ich weiß, die Vettern. Feuerofen. Gibt's da einen Trick? Ein Zauberelixier? Salamandersalbe. Salamandersalbe? Sie werden schreien wie am Spieß, wirklich aber nur ein angenehmes Kitzeln empfinden. Ich nehme Salamandersalbe. Und der Liliths Teppich sand verstaubt ihr Zauberbuch. Mein Kochbuch. Hier. Salamandersalbe. Man nehme einen Salamander, den niemand anders fand als Lilith. Zwei brennende Augen, ein brennendes Ohr und einen feuerfesten Hexenkessel. Lilith, das dauert. Was Lilith für die Salbe brauchte, griff sie aus der Luft. Und einen Vogel Phönix. Lilith, bitte. Und noch einen Salamander, den niemand anders fand als Lilith. Wie das dauert. Zurück musste Daniel wieder fliegen, obwohl er es hasste, weil er nicht landen konnte. Gästehaus. Gästehaus. Gästehaus. Autsch! Er landete im Blumentopf auf der Terrasse. Die Vettern hatten seine Abwesenheit nicht bemerkt. Vettern? Das war kein Anschlag. Wir haben nur gespielt. Aber plötzlich stand da diese wunderschöne Steinschleuder. Schnell, zieht euch aus. Ausziehen? Ja, und reibt euch damit ein. Was ist das? Salamandersalbe. Aus echten Salamandern, wo hast du die her? Frag nicht. Wir sind weiß wie Schneemänner, das fällt doch auf. Schnell, die Hosen, Jacken, Mäntel, Schuhe. Verbrennen sie uns in Kleidern? Das Zeichen zur Versammlung. Der Weisen hat die Ehre, Söhne Jerusalems persönlich zur Hinrichtung abzuholen. Hab keine Angst. Daniel ließ es sich nicht anmerken, aber sein Herz raste. Was, wenn die Salbe, Liliths Zaubermittel, nun nicht wirkt? Zur Sicherheit wollte er versuchen, den König von der Unschuld der Vettern zu überzeugen. Verlasst euch auf mich. Gute Idee, das mit der Steinschleuder. Wirft kein gutes Licht auf ihn. Jetzt müssen wir nur noch was gegen Daniel finden. Hoher König, das war kein Anschlag. Das war Spielerei. Spielerei? Ja, Sie haben ewig keine Steinschleuder gesehen. Keine Steinschleuder, keinen Ball. Statt Ball zu spielen oder mit der Steinschleuder, müssen Sie von morgens bis mitternachts lernen. Sumerisch und akkadisch. Ich weiß, ich weiß. Wenn die Vettern tot sind, übt er selbst den Anschlag aus. Daniel? Hoher König, die Jungen aus Jerusalem sind Feinde des Königs. Werft auch Daniel in den Feuerofen. Auch Daniel? Wenn euch euer Leben lieb ist. Auch Daniel, Majestät. Wachen! Werft sie in den Feuerofen. Und eins! Zwei! Ah! Ja, und Daniel? Sperre ich in den Tempel des Lernens. Ofentür zu. Aus dem Kamin stieg weißer Rauch. Eine weiße Wolke zog über Babel. Und Daniel, blass wie die Wolke... Was, wenn die Salbe nur nicht wirkt? Verlass dich auf Lilith. Kennst du sie? Du bist dir so sicher. Damals, als ich weggelaufen bin, du weißt schon, vor Heimweh nach Ninive, kam ich nur bis zu Liliths Oase. Sie gab mir Flugsand, um zurückzukommen. Sie rettete mich, hätte der König meine Flucht bemerkt. Psst. Auf Flucht steht Löwengrube. Psst. Psst. Seitdem wünschte ich, Lilith könnte meine Freundin sein. Ninive hatte ich eine Freundin. Seid mal ruhig. Sie lachen. Ist das Feuer aus? Feuer ist an. Öffnet den Ofen. Frank! Ja, der Kohle. Beispiel? Glühen der Kohle? Kommt aus den Flammen, meine Kleinen. Schon? Verderber. Kein Haar versenkt. Kein bisschen verkohlt. Sie riechen nicht mal. Der Beweis für ihre Treue zum König. Eine Feuerprobe. Sie sind die Treuesten und euer Vetter Daniel ist der Klügste. Er hatte recht. Kinder brauchen Zeit zum Spielen. Ich beschließe, die Vettern, auch weil der Rat sie zu Unrecht beschuldigte, werden vom Unterricht befreit. Oh, ja. Aber nur für 2 Stunden. Welche wünscht ihr euch? Musik. Daniel, Amytis und die Vettern freuten sich. Der König, sichtlich erleichtert, dass er Daniel nicht einsperren musste, zog samt Palastkapelle ab. Wirklich ein kluges Kerlchen. Klüger als mein Sohn. Ja, mein König. Doch währenddessen irgendwo... Beispiel mit glühender Kohle. Das ging nicht mit rechten Dingen zu. Da war Zauberei im Spiel. Da kommt er. Was ist? Freut ihr euch nicht? Wart's nur ab. Nicht mehr lange bist du Berater des Rates der Weisen. Der Rat der Weisen mag mich nicht. Der König mag dich. Er ist nett. Zu denen, die er liebt. Dir baut er einen schönen Garten, damit du nicht krank wirst. Vor Heimweh nach Ninive. Er hat ein gutes Herz. Aber täglich werden Menschen hingerichtet. Ermordet, Menschen und Tiere. In Jerusalem haben sie unsere Esel erstochen. Schrecklich. Wie kann ein König so gut und so grausam sein? Und ich muss ihn heiraten. Das ist schrecklich. So schrecklich. Das ist wirklich schrecklich. Amytis. Plötzlich hatte es Daniel sehr eilig, zu Lilith zu kommen. Ich wusste, dass du kommst. Was gibt's? Verbessere den König. Mach aus einem Guten einen Besseren. Warum? Weil, weißt du, Amytis muss ihn heiraten. Sie soll den Besten kriegen. Den Besten, den Klügsten, den Mutigsten, den Gütigsten, den Schönsten. Den Schönsten? Das wird schwer. Menschenverwandlung. Sehr schwer. Trotzdem, versuch's. Verbessere den König. Wenn dir so viel an Amytis liegt, Wesensverwandlung. Hier steht's. Man nehme... ich kann's nicht lesen. Die Augen jucken. Du erlaubst... Oh. Du solltest jetzt besser in Babel sein. Der König sucht dich. Er ruft dich von Babels Turm. Daniel! Mein Daniel! Turm von Babel. Turm von Babel. Turm von Babel. Er landete sanft in einem Adlernest. Die Adler waren ausgeflogen. Jetzt musste er nur noch durch die Dachspalte kriechen. Autsch! Kläglich saß der bleiche König in einer Ecke. Prinzessin Amytis streichelte sein schweißnasses Haar. Es geht ihm nicht gut. Da stand ein Baum auf der Ebene Uz. Er wuchs bis in den Himmel. Himmel und Erde waren eins. Vögel wohnten in den Zweigen. In seinem Schatten schliefen Ochsen. Menschen bauten sich aus seinen Blättern ein Dach. Der Baum beschützte alle Menschen und Tiere. Er hatte ein menschliches Herz. Aber haut ihn um, schlagt seine Äste ab, fuhr plötzlich eine Stimme aus dem Himmel. Er soll das Herz eines Tieres haben. Das war der Traum. Und die Bedeutung? Daniel dachte nach. Doch nicht über die Deutung des Traums. Vielmehr überlegte er, was, wenn Liliths Zauber nun nicht wirkt? Er wollte die Chance nutzen, Nebukadnezar etwas einzuschüchtern. Du sagst nichts. So sehr schreckt dich mein Traum. Hoher König, ich wünschte, er gelte deinen Feinden. Nicht wahr? Ich habe meinen Tod geträumt. Mein Schicksal. In Jerusalem haben wir gelernt, Schicksal ist eins. Das andere ist der freie Wille. Bessere dich. Bessern? Hoher König, du wirst von allen geliebt. Ich weiß, ich weiß. Ja, nur nicht von deinen Feinden. Feinde? Die unter dir leiden, weil du groß bist. Feinde, Gefangene, Schüler, Bettler. Für Kobi nichts als Zwiebelsuppe und Schlammziegel. Bessere dich. Verschone die Feinde, beschütze die Schüler, hilf den Armen und Elenden. Werde bescheidener. Bescheidener? Weniger eitel. Der König schien darüber nachzudenken. Doch dann stand er auf, schaute auf sein goldenes Babel, breitete die Arme aus und erhob voller Stolz die majestätische Stimme. Das alles habe ich gebaut. Die Stimme hallte über die Ebene Uz, prallte gegen die Statue, brach sich an der Stadtmauer und über die Dächer Babels rollte ein Echo. Noch ein Salamander, den niemand Wander fand als Lilith Mist. Der Himmel verdunkelte sich, Sturm hob an, ein schwarzer Regenschauer stürzte nieder und Mist. Dem König wuchsen Vogelkrallen und Federn. Er stieß den Schrei eines Adlers aus, den einer Eule. So ein Mist. Schwang sich in die Luft, verwandelte sich in einen Strauß und krachte im Sturzflug als Vogel ohne Flügel vor die Füße der goldenen Statue. Dort verwandelte er sich ein drittes Mal in einen Ochsen. Sofort kamen Soldaten angelaufen, trieben ihn mit Stöcken ans Euphratufer, wo er Wasser schleppen musste, wie die anderen Ochsen. Er war wie ein Vater zu mir. Wie ein Vater. Diese Lilith. Auf Belsazar. Hoch lebe König Belsazar! Hoch lebe König Belsazar! Noch am gleichen Abend, während Nebukadnezar als Ochse bis zu den Ohren im Euphrat stand, damit die Mücken und Fliegen ihn nicht auffressen, wurde Belsazar, Sohn des Königs, zum König von Babel ernannt. Was ist, Prinzessin? Schmeckt euch der Granatapfel nicht? Belsazar? Ich soll Belsazar heiraten? Damit ihr nicht weglauft vor Heimweh nach Ninive. Wo ist er eigentlich? Betrunken. Hoch lebe Belsazar. Hoher Rat, soeben ist Amytis weggelaufen. Schnell zu Lilith. Ich soll Belsazar heiraten. Belsazar? Den Sohn des Königs. Der Rat hat ihn zum König ernannt. Ein Monster. Tags schießt er auf unschuldige Tiere, abends trinkt er mit seinen Freunden so viel Wein, wie Wasser im Euphrat ist. So sehr schämte sich Nebukadnezar für seinen Sohn, dass er ihn versteckte. Er lebt im geheimen Trakt des Palastes. Niemals, nie heirate ich Belsazar. Er hat ein böses Herz. Daniel rannte wie ums eigene Leben. Belsazar mit dem bösen Herzen. Er wäre ihr Retter, ein Held. Zudem hatte er mit Lilith noch ein Härchen. Du hast den König in einen Ochsen verwandelt. Ich weiß, aus Versehen, verzaubert. Ich wollte ihn erhöhen und hab ihn erniedrigt. Verwandle ihn zurück. Oder Amytis muss Belsazar heiraten. Zurückverwandlung? Schwer, sehr schwer. Wieso ist das schwer? Die Augen, du erlaubst. Was siehst du? Eine Prophezeiung. Eine Prophezeiung? Du wirst sie heiraten. Du wirst König von Babel und heiratest Amytis. Und ich werde Königin von Zaubabel. Wir regieren zusammen wie einst Nebukadnezar und Azazel. Zusammen werden wir in Babel einiges ändern. Als erstes die Gesetze. Auf Nichtlernen steht Nachsitzen 5 Minuten. Stürzt ein Haus ein, wird es wieder aufgebaut. Auf Zauberei steht, ach, das streichen wir. Also weißt du, Lilith, deine Prophezeiung? Oh! Was siehst du jetzt? Du bist in Gefahr. Du musst eine Prüfung bestehen. Du brauchst das Herz eines Löwen und die Haare eines Mäuschens. Denk nach. Hast du je einem Tier geholfen? Ich weiß nicht. Vielleicht früher? Such das Tier. Ja, aber das war früher. Such es früher. Du musst nach Hause zurück. Jerusalem. Jerusalem. Oh, Jerusalem. Liliths Flugsand war nur das Hilfsmittel. Jetzt musste Daniel selber zaubern, Kraft seiner Gedanken, die Zeit zurück an einen Ort, wo man nicht existiert. Nicht mal der Ort existierte noch. Sein Elternhaus? Herr Seelig schreitet durch die Nacht, das hat ihm der liebe Gott beigebracht. Sitz nicht rum, Daniel, hilf mir Brot backen. Da ist ein Mäuschen, Mutter, auf dem Tisch. Es reibt sich den Bauch, es hat Hunger. Darf ich ihm Brot geben? Einer Maus? In anderen Häusern erschlägt man sie. Bitte, Mutter, ein Mäuschen. Du bist mir ein Held. Einem Mäuschen Brot zu geben. Herr Selig schreitet durch die Nacht. Das hat ihm der liebe Gott beigebracht. Herr Selig kann nicht sehen. Und doch kann Herr Selig im Dunkeln gehen. Sein Blumenkopf. Autsch! Vettern? Sie schliefen. Hallo. Hä? Hallo. Ist da wer? Hallo. Hallo. Ja. Ja. Hallo. Mäuschen? Auf dem Tisch saß das Mäuschen. Es öffnete das Mäulchen. Und riss 3 Härchen unter seiner rosa Zunge aus. Wenn du einem Tier hilfst, hilft es dir. In der Löwengrube leg sie unter deine Zunge. Löwengrube? Mäuschen. Das ging nicht mit rechten Dingen zu. Das war Zauberei. Fast ihn. Tja, nun war es dem Rat gelungen, etwas gegen Daniel zu finden. Daniel von Jerusalem, du wirst angeklagt der Zauberei in einem Fall Tiersprache sprechen. Hast du etwas zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich spreche nicht Tiersprache. Wachen, werft ihn in die Löwengrube. Ermutigt hielt sich die Nase zu. So sehr stank es aus der Grube nach Löwen und nach Leichen. Und Bell und Beiß, die beiden schwarzen Hunde, klemmten die Schwänze ein. Aus Angst vor Löwen waren sie kreideweiß. Nur Nebukadnezar könnte dir noch helfen. Nebukadnezar. Ein Ochse galoppierte die Prachtstraße hoch, erreichte die Löwengrube und Kopf, Brust, Bauch, Vorderbeine, Hinterbeine verwandelten sich unter kläglichem Geschrei einer Stimme, die keinem Menschen gehörte und keinem Tier, in den König. Zuletzt fiel der Schwanz ab und verschwand als Schlange im Boden. Tut dir was weh? Was geht hier vor? Belsatzar ist König. Mein Sohn? Wo ist er? Betrunken. Ich soll ihn heiraten. Daniel von Jerusalem ist angeklagt der Zauberei. Daniel? Auf Zauberei steht. Das glaube ich nicht. Hoher König, auch ein König muss den Gesetzen folgen. Zeuge. Es war etwa gegen Sonnenaufgang, da stand ich vor Daniels Fenster und hab mitbekommen, wie er mit einem Mäuschen sprach. Und das Mäuschen sprach zu ihm. Ein Mäuschen? Nebukadnezars Herz war etwas gnädiger geworden. Ein süßes kleines Mäuschen. Doch größer als sein gnädiges Herz war seine Angst. Werft ihn in die Löwengrube. Die Angst des Königs vor der Macht der Zauberer, die so viel größer war als seine. 963, 964. Mit zitternden Knien stieg Daniel die 1000 Stufen zur Löwengrube runter. In der Grube war es finster. Was soll's? Helden sterben. Liliths Prophezeiung? Ach, Hokuspokus. Und Amytis? Werde ich nicht wiedersehen. Die Vettern? Sind verloren ohne mich. Helden kämpfen? Gegen Löwen? Sprich mit ihnen. Wie? Mit dem Herz eines Löwen und den Haaren eines Mäuschens. Leg sie unter deine Zunge. Hallo? Löwen? Oh. Etwas hatte seine Hand geleckt. Ich bin's. Sina. Die blauen Augen eines Löwenbabys himmelten ihn an. Und das sind meine Eltern. Mein Vater, meine Mutter. Angenehm. Er spricht unsere Sprache. Kein Mensch spricht unsere Sprache. Er ist einer von uns. Einer von uns? Wenn er unsere Sprache spricht? Ist er einer von uns? Fressen Löwen? Löwen? Löwenfresserei? Niemals. Jetzt, Daniel, jetzt. Fass dir ein Herz, kämpfe. Okay, ich kremple die Ärmel auf, zeig ihnen meine Muskeln. Mit Worten. Du bist kein Gladiator. Okay. Liebe Löwen, verschont mich. Verschonen? Ich hab Hunger. Verhandle mit ihnen, bevor sie wieder dümmer werden. Wenn ihr mich verschont, schick ich euch morgen ein Festessen runter. 3 Menschen! Wir nehmen was aus der Palastküche. Abgemacht. Tatsächlich. Sie verziehen sich. Daniel! Von oben feuerten ihn die Vettern an und Amytis. Daniel! In der Grube aber... Sie schlafen? Du siehst müde aus. Bin ich auch. 7 Nächte nicht geschlafen. Jede Nacht auf Liliths Oase verbracht. Leg dich zu uns. Kuschle dich an mich. Deck dich mit meiner Mähne zu. Danke, Löwenmutter. Selig schreitet durch die Nacht, das hat mir der liebe Gott beigebracht. Herr Selig kann nicht sehen, und doch kann er selig im Dunkeln gehen. Daniel, lebst du noch? Ja, mein König. Ach, das ist schön. Am nächsten Morgen war der Zauber vorbei und die Löwen halb verhungert. Hilfe! Hilfe! Geht dazu! Nein, ein Held. Er war einer. Und was für einer? Überleben in der Löwengrube. Er war einer. Daniel. Und Lilith sollte Recht behalten. Nebukadnezar, froh, seinen liebsten Gefangenen lebend wiederzusehen, bestimmte ihn zu seinem Nachfolger. Mit 16 wirst du König. Den eigenen Sohn Belsazar fand er zum Regieren ungeeignet. Er sperrte ihn in den Tempel des Lernens. Hoch lebe Daniel, König von Babel! Den Rat aber... Ich bestimme, diejenigen werden der Verleumdung angeklagt, die Daniel der Zauberei bezichtigten. Wachen! Werft den Rat der Weisen in die Löwengrube. Nein. Nö. 3 Menschen. Leider konnte Daniel nichts für sie tun. Ein Festschmaus. Haben wir ihm zu verdanken. Auf Löwen kann man sich verlassen. Und weil heute ein Festtag war, durften sich die Jungen aus Jerusalem was wünschen. Jerusalem. Ja, Jerusalem, ich auch. Und du, Daniel, willst du auch zurück nach Jerusalem? Er fasste sich ein Herz. Ich bitte um die Hand von Prinzessin Amytis. Und nicht Amytis. Doch, Amytis. Oder Jerusalem. Dem König widersprechen? Du bist mutig, Kleiner. Und der König, längst zu müde, einen neuen Nachfolger zu finden? Na gut, es soll's ja. Hoch leben Daniel und Amytis! Am gleichen Abend jedoch der König träumte. Ich will nicht König werden. Ich bin kein Held. Überleben in der Löwengrube? Lilith. Verbesserung des Königs? Schwamm drüber. Die Vettern im Feuerofen? Lilith. Schließen von nichts auf nichts? Lilith. Ich bin nicht klug. Ich bin nicht mutig. Ich bin kein Held. Lilith. Freude über den neuen Nachfolger. Nebukadnezar vergaß, die Öllampen anzuzünden. Er will nicht König werden. Du wirst König von Babel und ich die Königin von Zaubabel. Meine einzige Heldentat war, einem Mäuschen Brot zu geben. Es war die richtige. Du achtest das Leben. Und ich will eine Zauberin zur Freundin haben. Wirst du König? Würde je ein dickes Buch über Babel geschrieben? Daniel aus Jerusalem wäre sein Held. Wenn ich euch damit glücklich mache. Und noch einen Salamander, den niemand anders fand als Lilith. Und einen Vogel Phönix. Daniel und die Königin von Zaubabel. Ein Kinderhörspiel von Simone Schneider. Es spielten Thilo Werner, Axel Wandke, Steffen Schult, Martin Seifert, Katrin Angerer, Astrid Meierfeld, Lothar Förster, Günther Czeckel, Udo Groschwald, Karl-Heinz Kojinski, Lars Rudolf, Katlin Gavlich, Katrin Elbischer, Hans Teuscher, Heide Kipp, Martin Engler, Ingrid Kähler, Solveig Müller und Karin Gregorik als Erzählerin. Musik Trötsch. Regieassistenz Frank Mehrfort, Schnitt Eugenie Kleesattel, Ton Bernd Friebel, Regie Wolfgang Rindfleisch, Produktion Deutschlandradio Berlin 2002.